Mirov. Człowiek, Jan. Humanidade. Adam. Gente. Mensch. L'homme. Człowiek. Boro. Людина. Nieri. Człowiek. Człowiek. Insan. Kulbuchajka. Adam war. Aschement. Arab Adam. Savi. Insan. Ben. Manus. Uomo. Człowiek. Mlad. Ben. Savi. Aschement. Adam. Insan. Człowiek. Insan. Człowiek. Oro. No. Człowiek. Mensch. Ja, herzlich willkommen beim Insan Huchting Radio hier auf dem Gelände vom Bürger- und Sozialzentrum im Kulturladen. Wir senden live aus der Medienwerkstatt. Humanidad, Anthropos, Insan. Das waren einige von den Worten, die ich verstanden habe. Irina Opfer, du kommst aus Norilsk, frühere Sowjetunion. Wie spricht man das bei euch aus? Человек. Und das heißt Mensch. In ganz vielen Sprachen, so haben wir es jetzt gerade im Trailer gehört, aber in Norilsk, da leben auch eine ganze Menge sehr warm angezogener Menschen, denke ich mal. Und Irina Opfer ist einer der Menschen aus Norilsk. Erzähl mal was über Norilsk. Wo liegt das genau? Norilsk ist die nördlichste Stadt der Welt und er liegt im Krasnojarsk-Region in Nordostsibirien, 69. Parallel genau. Und ich denke, das ist die schönste Stadt im Norden. Aha. Das ist die nördlichste Großstadt der Welt. Wie viel Einwohner hat Norilsk ungefähr? Ich habe gelesen, im 2007 war 170.000 Bewohner. Oh ja. Du hast mal erzählt, dass es da manchmal unter minus 40 Grad Celsius im Winter wird. Ja, das ist richtig. Das ist so, dass die tiefste Temperatur war registriert minus 61 Grad. Aber das kann man nicht sagen, dass 61, das ist wirklich tiefste. Weil das 170 Tage pro Jahr gibt es Frost und Wind. Und Wind ist immer 15, 30 Meter pro Sekunde. Und das kann man dazu, zu dieser 61 Grad rechnen, für jeden Meter 2 Grad. Und das heißt, das ungefähr minus für Mensch, dass es minus 80 Grad ist. Oh ja. Gut, nach diesem Sommer melden wir uns eben mit ganz kalten Gedanken zurück. Hoffentlich sind alle Hörerinnen und Hörer wieder an den Radiogeräten, haben den Sommer gut verlebt. Wir sind jetzt mit der vierten Insan Radio Huchting Sendung wieder dabei aus dem Bremer Sommer rein ins kalte Norilsk. Nach Nordsibirien, Nordostsibirien. Das ist vielleicht auch schon so eine kleine Einstimmung in den Winter, in die kältere Jahreszeit, die uns bald wieder erwischen wird. Aber so sehr wird es uns, glaube ich, nicht erwischen, so wie es die Menschen in Norilsk erwischt hat. Das kleine Insan-Lexikon. Heute Norilsk. Kommen Sie, ich führe Sie ein bisschen herum. Lassen Sie uns Norilsker Gas atmen, hatte Viktor zu mir gesagt. Gas nennt man in der Polarstadt die giftigen Emissionen von mehreren Hüttenwerken. Wir gehen durch die zentrale Leninstraße. Die Wohnhäuser vor uns überragen riesige qualmende Schornsteine. Auch hinter unserem Rücken steigen graue und weiße Rauchwolken in den blassblauen arktischen Himmel. Das Norilsker Nickelwerk ist fast so groß wie die Stadt selbst. Von einer Anhöhe aus kann man hinter Werkhallen, Baukränen und Güterbahnhöfen in der Ferne die unberührte Tundra sehen. Eine baumlose Schneelandschaft mit flachen, verschneiten Bergen am Horizont. Das war alles, was die ersten Häftlinge hier vorfanden. Das sind Auszüge aus einem Hörspiel, das in der nördlichsten Großstadt der Welt spielt. Norilsk. 210.000 Einwohner, 300 Kilometer nördlich des Polarkreises liegend, durch seine Buntmetallvorkommen, in der Hauptsache Nickel, die reichste Stadt Russlands, hat aber auch für etwas anderes traurige Berühmtheit erlangt. Als einer der am schlimmsten verschmutzten Orte des Erdballs. Es führt keine Bahn und keine Straße in diese erst 1935 gegründete Stadt. Die Menschen kommen nur per Flugzeug dahin. Und die meisten Wirtschaftsgüter werden während des kurzen Polarsommers über das nördliche Eismeer im Eskort von Atomeisbrechern herangeschafft. Der Schnee liegt hier circa 9 Monate lang zwischen September und Juni. Im tiefen Winter müssen die Menschen mit der Polarnacht klarkommen. Zu dieser Zeit dämmert es rund um die Mittagszeit ein paar Stunden. Ansonsten herrscht wochenlang völlige Dunkelheit, die nur durch die Lichter der Stadt in die Tundra zurückgedrängt wird. Norilsk ist ein Ort mit durchschnittlich 253 Frosttagen im Jahr, mit Temperaturen mit bis zu minus 50 Grad Celsius, in dem Schneestürme mit hohen Windgeschwindigkeiten keine Seltenheit sind. Norilsk ist ein Eiskeller, eine Schatzkammer angefüllt mit gewaltigen Buntmetallvorkommen und eine moderne Industriestadt, gebaut auf den Knochen hunderttausender Häftlinge der Stalin-Ära. Norilsk war eine der härtesten Bastionen des Gulag-Imperiums. Von Anfang an wurde es als eine Siedlung zum Entledigen von politischen Häftlingen der stalinistischen Säuberung in den 30er Jahren gedacht. So fanden sich hier keine Kriminelle, sondern vor allem Ingenieure und einige Geologen zusammen, welche mehr oder weniger sich selbst überlassen wurden und innerhalb kurzer Zeit auf ungeheure Rohstoffvorkommen stießen, in einem Ausmaß, das man sich jedoch zum damaligen Zeitpunkt nicht vorstellen konnte. Seit dieser Zeit wurden im großen Stil Geldmittel und vor allem menschliches Material in den vereisten Ort zum Abbau der in industriellen Mengen vorhandenen Mineralien gepumpt. Das alltägliche Leben in der Stadt bestimmt die Arbeit. Die Menschen sind hier nicht auf der Suche nach Romantik im hohen Norden hier gelandet, sondern wurden von handfesten wirtschaftlichen Interessen geleitet. Die Zuwanderung in die Stadt wird strengstens reglementiert. Kein Arbeitsvertrag, keine Aufenthaltsmöglichkeit. Diese Stadt schläft nie. Fast die gesamte Industrieproduktion wird in 3 Schichten vorangetrieben. Gebaut wird das ganze Jahr über auch bei einer Temperatur von über minus 50 Grad. Schulfrei für die Grundschüler gibt es erst ab ca. minus 40 Grad mit Stromwind. Es kommt auch vor, dass Kinder wochenlang nicht in die Schule gehen können, obwohl sich diese in Sichtweite befindet. Um die Härte des Arbeitslebens zu mindern, werden die hier arbeitenden Menschen nicht nur im Vergleich zum übrigen Russland fürstlich bezahlt. Auch gibt es in der weiten Umgebung der Stadt, abseits der die Natur verpestenden Industrie, eine Vielzahl betriebseigener Ferienhäuser. Die Benutzung ist in der Regel kostenlos. Es gibt ein Ziel. Das Ziel heißt Metall. Unser Jahrhundert. Umwelt, Kosmos, Technik, Empörung, Aufruhr, Streit. Kapital multiplizieren. Glück ist Geld. Norilsk-Nickel heißt ganz vorne sein. Das, was Sie gerade hörten, ist der Norilsk-Nickel-Rap. Dieser Song wirbt in moderner Form für den Konzern MMC Norilsk-Nickel. Norilsk gilt als einer der weltführenden Rohstofflieferanten. Seit 1993 bildet das vormalige Norilsker Nickelkombinat den Kernbestand des zur Interos-Gruppe zählenden Konzerns MMC Norilsk-Nickel, einem der 10 größten und zugleich profitabelsten Unternehmen Russlands sowie Weltmarktführer in der Nickelproduktion. Noch heute ist das Unternehmen der einzige nennenswerte Arbeitgeber in Norilsk. Etwa 80% aller Arbeitnehmer sind dort beschäftigt. Zugleich gilt es als größter Einzelluftverschmutzer der Welt. Die Natur in der Umgebung ist über viele Kilometer schwarz gefärbt. Im Jahr 2003 betrug der Gesamtausstoß an Luftschadstoffen in Norilsk 2,020 Millionen Tonnen. Das kleine Insan-Lexikon. Ja, wenn du an deine Heimat in Nordostsibirien denkst, dann wohl eher nicht an die Luftverschmutzung von Norilsk, sondern eher an andere Sachen. Du hast dich an der Projektreihe Insan-Mensch beteiligt und zwei Koffer gestaltet, in denen du dich mit deiner Herkunftskultur auseinandersetzt. In einem der beiden Koffer ist ein CD-Player und über Kopfhörer konnte man da ein Gedicht hören, was du zum Thema Heimat zunächst mal in Russisch geschrieben hast und dann auf Deutsch in der Übersetzung. Hören wir mal rein. Mein Gedicht über Heimat auf Russisch. Meine Assoziation mit Родиной связана со словами: Родина, Москва, Мама, Природа, Церкви, Душа, Березы, Красота, Широта, Поля, Гордость, Грусть, Heimat, Moskau, Mutter, Natur, Kirchen, Seele, Birke, Schönheit, Weite, Felder, Stolz, Mitleid. In beiden Koffern sind Objekte drin, die du den Ausstellungsbesuchern über Kopfhörer erklärst. Lass uns einfach nochmal in den O-Ton von der Ausstellung reinhören. Ich habe zwei Koffer gemacht. Eine heißt Spätsommer, Herbst und zweite heißt Winter. Mit erster Koffer wollte ich zeigen Weisheit und innere Kraft die Leute, die in Russland wohnen. Alle Farben sind tief, rot, schwarz, gold, kakigrün, die Symbol der Reife. Und der zweite Koffer heißt Winter und zeigt russische Seele. Es ist blau und weiß. Zärtlichkeit der russischen Leute und Reinheit. Im Koffer Spätsommer, Herbst sind die Sachen aus Holz, aus verschiedenen Städten des Goldenen Rings. Diese Städte sind im Zentrum Russland und heißen Gorodets. Da sind die Holzstücke mit sehr, sehr guten und schönen Bildern aus russischem Leben. Und gibt viele Sachen, die kann man benutzen. Das für Ringe, für Essen und kann man auch die Küche benutzen, diese Salfetten. Da heißen Gorodets, Hachlama und Dorf Jostovo. Die machen alle Sachen auch für die Küche. Und das machen Alltag sehr schön. Und zweiter Koffer sind Geschirr von einem Dorf auch. Und das heißt Gjel. Die benutzen Weiß und Blau. Das ist ein Porzellan. Die machen nicht nur Alltagssachen, sondern Sachen, die benutzen sie jeden Tag. Aber jedes Stück macht Freude und macht Erinnerung von Russland. Das war jetzt ein Originalton-Dokument sozusagen, was man hören würde, wenn man bei Irina Opfer sich vor einen ihrer beiden Koffer stellen würde und reinblickt und gleichzeitig die Kopfhörer aufsetzt. Denn über die beiden Kopfhörer, also über dieses Kopfhörerpaar, bist du zu hören, wie du was erzählst über deine Herkunftskultur aus Norilsk, aus Nordostsibirien. Wie ist es dir bei diesem Kofferprojekt ergangen? Du hast daran teilgenommen, hast zwei Koffer gestaltet, die waren unterschiedlich. Erzähl mal, was über das Projekt, über die Gestaltung dieser beiden Koffer. Das möchte nur zeigen, dass Menschen, das meinte ich erstmal russische Menschen, haben zwei Seiten von Seele, zwei ganz unterschiedliche Seiten. Das kann ich nicht sagen über alle Russen, aber mich selber. Das kann ich so vorstellen. Das eine Seite ist so weiß-blau, zärtlich und klar und lieb. Und andere Seite, diese Khaki, rot, schwarz. Sehr intensiv, energievoll und stark. Und deswegen, das habe ich diese zwei Koffer gemacht und habe diese Farbe genommen. Ja, in dem einen Koffer ist ganz viel Geschirr, blau-weißes Geschirr. Es gibt Bilder da drin von einer Taiga- oder Tundra-Landschaft, über die der Wind weht. Und es ist sehr klar in den Farben gehalten. Ganz deutlich das Weiß, ein klares, strahlendes Weiß und ein kräftiges Blau. Und der andere Koffer sind so die Herbst- und Ernte-Farben, so Lebensernte. Also würde ich damit assoziieren, das sind so Bretter, die bemalt sind von Hand, wo man so Figuren drauf erkennt, Kleidung, also so folkloristische Kleidung, denke ich mal. Und es sind ja ganz viel so prächtig ausgemalte Holzbretter, die da zu sehen sind. Auch ein bisschen Goldtöne, ne, so wie sie der Herbst hervorbringt. Das sind also für dich so die beiden Aspekte deiner Herkunftskultur. Einmal das klare, leuchtende, scheinende Blau und Weiß und dann die satten, reichen Herbstfarben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und hören tut man an einer Stelle sogar auch, wie du was singst, wenn man die Kopfhörer aufnimmt. Weißt du noch, oder was bedeutet für dich das Singen? Das war eine sehr große Überraschung für mich, zu singen. Mit CD, das habe ich erst mal gemacht. Und das habe ich gesehen in Augen meines Mannes, wenn er das erst mal im Roland-Set gehört hat. Er war genau so überrascht, obwohl wir sind so lange zusammen. Ich habe nie gehört, dass ich so Solo singe. Aber das mache ich zu Hause oft, besonders wenn ich allein bin. Das sehe ich so, dass die Lied ist eine Freiheit der Seele. Das kann man so kräftig singen und das kann man alles sagen, mit Laune, mit Stimme, mit hoher Stimme, mit tiefer Stimme. Und das bin ich immer mit Musik. Und als ich mich erinnere in Kindheit, war ich immer morgen früh mit Lieder, das etwas gesungen. Закон давно известен, не интересен мир без песен, если даже дождь идет с утра. Надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Ой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Все позабудь, что миновало, все, что упало, то пропало, все, что ушло, обратно не вернешь. Только туда и нет обратно, то, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Ой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Часто от взрослых слышат дети, что измельчало все на свете. Люди, дожди и все, что не возьмешь. Видно, забыли, что вначале деды о том же им ворчали, а между тем все так же мир хорош. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Ой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Ой, засыпая, пой, во сне проснись и пой. Also dieses Lied hat ja nun wirklich, würde ich mal sagen, so Ohrwurm-Qualität. Das klingt so, als würde einem das nicht mehr aus dem Kopf gehen, wenn man das gehört hat. Ist das sowas für dich? Eins, was dich begleitet, was immer in deinem Kopf bleibt, dieses Lied? Ja, dieses Lied ist so das Bedeutendste ist für mich, weil das, die Frau singt, dass die Menschen haben immer keinen Grund, traurig zu sein. Und dass sie sollen immer denken, dass morgen wird besser als heute, jeden Tag. Und dass, obwohl es regnet oder etwas anderes, durch schlechtes Wetter, dass immer das Denken, dass morgen wird besser. Und wenn du wach bist, dann probiere einmal, nur einen Tag, die Lächeln im Augen halten, so bis Ende. Und das weil der Erfolg ist nicht so statisch, nicht so konstant. Aber Erfolg kommt nur zu Leuten, die können lächeln. Und das ist so, dass das Weiter ist, dass die Menschen so sollen singen, wenn sie wach ist, wenn sie gehen schlafen und wenn sie schlafen. Das sollen immer singen. Sehr gut. Ja, ein bisschen was von dieser Philosophie hast du uns auch vermittelt in den Monaten, als du an dem Raum, an dem russischen Raum mitgearbeitet hast. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Du hast zwei der Segmente der Wände gestaltet, 2,50 Meter hoch, 1 Meter breit. Und da ging es natürlich um deine Heimatregion, um Norilsk rum. Und du hast dann für sämtliche Kolleginnen und Kollegen der Medienwerkstatt und des Kulturladens Huchting Angebote gemacht, Bewegungs- und Gesundheitsangebote, die wir wahrgenommen haben. Wir haben uns dann alle in den Bewegungsraum gestellt und haben dann unter anderem gelächelt. Wir sind von dir aufgefordert worden, morgens erstmal zu lächeln. Und wir haben eine ganze Menge Punkte aktiviert im Gesicht und an den Ohren. Und wir sind den ganzen Körper durchgegangen. Das beschäftigt dich immer noch, diese Gesundheitsschule, diese Gesundheitsarbeit. Das ist so, dass ich habe das ernst genommen vor 4 Jahren, als ich krank war. Und jetzt sehe ich, wie hilft diese Methodik. Und ich kontrolliere mich selber immer, jeden Tag. Wenn ich traurig bin, wenn ich gehe in die Straße und dann bin ich so ernst, dann sage ich, nein, du sollst lächeln, das Leben ist schön. Und dann mache ich das so künstlich, dieses Lächeln. Und dann in ein paar Minuten bin ich so glücklich, das funktioniert, weil das ist so schon funktionierte Training und das bringt was, das bringt Glück und das sollen, denke ich, viele Leute benutzen, weil wir konzentrieren uns sehr oft auf kleine traurige Sachen und sehen nicht so schöne und wunderbare Welt. Ja. Ich denke, da drin liegt ganz viel von deiner Lebensphilosophie, die sich auch in diesem russischen Raum bei deinen beiden Wänden niederschlägt. Man kann da auch wieder glücklicherweise Kopfhörer aufsetzen und hört von dir einiges, was du mitteilen kannst, eben über deine Kultur, deine Herkunftskultur und das, was so dich eben in deinen Gedanken und in deinen Überlegungen ausmacht. Das ist da geronnen. Es gibt außerdem natürlich eine ganze Reihe von Bildern zu sehen in dem Raum. Und wir haben glücklicherweise in dieser Entstehungsphase, weil das hat ja einige Monate gedauert, bis das dann fertig war und ausgestellt werden konnte, da haben wir das Glück gehabt, mit dir zusammen eben wirklich diese Bewegungssachen und diese Gesundheitselemente, diese aktivierenden Elemente kennenzulernen. Wir kommen vielleicht nach dem nächsten Hörbeitrag nochmal dazu, dass du davon auch nochmal ein bisschen erzählen kannst. Also mein Gast, vielleicht für die später dazugekommen sind, ist Irina Opfer aus Huchting jetzt, aber hergekommen ist sie aus Norilsk und angekommen ist sie in Huchting. Und der nächste Hörgenuss, mitgebracht von Irina Opfer. Irina Opfer, heute unser Gast hier im Studio, im Inzan-Radio. Irina, du hast gerade gesagt, dass dich diese Musik, dieser Walzer, den wir da gerade gehört haben, ganz deutlich an deine Heimat erinnert, dass du das absolut verknüpfst mit deiner Herkunft. Die Herkunft ist Norilsk. Jetzt aber bist du wirklich angekommen in Huchting, ganz deutlich. Du hast auch dich beteiligt an dem Projekt Ankommen Einst und Jetzt und da einige Aussagen von deinem Ankommen mit den Aussagen vom Ankommen einer Frau, die aus dem früheren Schlesien angekommen ist, einander gegenübergestellt. Ihr habt euch ausgetauscht, miteinander verglichen, was es an Dingen gab, die sehr ähnlich waren, was es an Dingen gab, die ganz anders waren. Aber wenn man jetzt auf dein Ankommen blickt, wie würdest du das bezeichnen, wenn man jetzt drauf guckt, also von der Jetzt-Situation August 2008, wie und wo fühlst du dich angekommen? Ich habe jetzt hier in Huchting in Bremen meine Familie, nicht komplett, weil mein Sohn studiert jetzt, und aber ist oft bei uns zu Hause, fast jede Wochenende. Und er ist so groß. Und meine Tochter ist noch klein. Sie kommt jetzt in zweite Klasse. Ich bin auch Schülerin in einer Heilpraktikerschule, Amara-Schule. Und bin ich dann fast ein Jahr. Bin ich sehr glücklich, dass ich habe mich entschieden, diese Schule zu besuchen, weil das so schwer für mich war, Deutsch mit Latein und Medizin und alles gleichzeitig und erste Klasse bei meiner Tochter und erste Jahr als selbstständig mein Mann und erste Jahr ohne meinen Sohn und alles im ein Jahr 2007, 2008 und im Frühling war ich fast fertig und ich habe gedacht, nein, schaffe ich nicht. Aber dann habe ich mir Zeit gegeben bis Mai. Und ich habe das geschafft und bin ich glücklich. Das habe ich Kraft, alles zu schaffen. Und ich fühle mich sehr wohl in unserer Gruppe. Da ist fast alle Deutsche. Und ich fühle mich nicht so dumm. Und ich verstehe alles. Und bin ich gut angekommen in dieser Schule. Bin ich gut angekommen in unserer Huchting, unserer Stadtteil. Ich habe sehr gute Nachbarn und wir sind nicht so Hallo und Tschüss, sondern das können wir miteinander helfen und gut sprechen und besuchen, Kuchen essen und alles. Und das alle sind Deutsche. Da bin ich sehr, sehr zufrieden, weil das kann man alles machen, wenn du willst. Und wenn du Leute guckst nicht als Fremde, dann bist du nicht fremd. Mhm. Du betrachtest deine Nachbarn nicht mehr als Fremde und dadurch fühlst du dich da in eurer Straße auch nicht mehr fremd. Nee. Ja, ist ein schöner Gedanke. Ihr habt das Haus richtig gekauft, ne? Ja. Dein Mann ist jetzt selbstständiger Spediteur. Ja. Kann man so sagen? Ja. Dein Sohn studiert Mathe außerhalb von Bremen. Ja. Und deine Tochter, die Zweitklässlerin jetzt, die habe ich öfters mal hier gesehen. Genau, die macht hier auch beim Tanzen immer mal wieder mit. Ankommen einst und jetzt, das war das letzte Projekt, an dem du beteiligt warst. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das nächste Lied, was Irina Opfer uns mitgebracht hat hier für die Sendung, auch aus Norilsk oder sagt zumindest mal was über Norilsk aus. Stimmt das? Ja, das war ein sehr populäres Lied im 70er Jahre. Und das war wie ein Gimmel im Norilsk gewesen. Und da ist die Hauptidee dieser Lied ist, wenn du einmal im Nord verliebt bist, dann bleibt diese Liebe immer in dein Herz, weil die Nord ist so wunderbar. Hören wir mal rein. К седым снегам, белой шкурой у медвежьей брошу их к твоим ногам, по хрустящему морозу поспеши на край земли, и среди сугробов дымных затеряемся вдали. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно. We'll be right back. ярким северным сиянием твои плечи обернут. Звездный и не загорится на ресницах серебром. Сколько хочешь самоцветов, мы с тобою соберем. Probier mal zu übersetzen, Irina, was da gesungen wird. Der Mann sagte, die junge Frau, ich nehme dir und bringe dir im Tundra, das ist nördliche Wald, das sind nur Busche. Und ich gebe ganze Schnee und wie ein Pelzmantel gebe zu deinen Füßen. Und die Eiskristallen werden wie ein als Silber in deine Wippen. Und wir sammeln so viel Edelsteine, wie wir wollen, weil der Schnee ist so mit Sonne zusammen, wie viele Diamanten. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ein Tundra-Lied. Ja. Aus der Gegend von Norilsk. Mit der Kurzübersetzung von Irina Opfer, die heute unser Studiogast ist im Insan Radio Huchting. Ja, du hattest erwähnt, dass die Schule der Gesundheit, die du anbietest, sich jetzt zu einer reinen Frauengruppe, was die Teilnehmerinnenschaft anbelangt, entwickelt hat. Und dass da in der ersten Septemberwoche es wieder neu losgeht, jetzt nach der Sommerpause. Beschreib mal, was von der Arbeit? Das, wir haben fast ein halbes Jahr mit festen Gruppen gearbeitet. Alle waren sehr zufrieden. Leider hatte ich so vor dem Sommer keine Zeit. Aber ab September, jetzt fangen wir wieder an. Und in unserer Schule Gesundheit geht es um drei wichtige Dinge. Das Atemgymnastik zuerst, wieder sich in Ruhe zu bringen. Dann Bewegungsapparat in Ordnung bringen, Muskulatur und Skelett und aktive Punkte wieder zu aktivieren. Und das alles bringt unseren Körper, unseren Geist in sehr, sehr gesunden und positiven Zustand. Zu meiner Gesundheitsschule will ich nur sagen, dass es nur jetzt so ist, dass die Gruppe ist nur von Frauen. Aber die, gesund zu sein ist genau wichtig für Männer als für Frauen. Deswegen ist, lade ich herzlich ein, alle Männer, die finden, dass die Gesundheit ist wichtig. Und dann für alle herzlich willkommen. Information ist immer im Kulturladen, können Sie abholen und fragen. Und wenn Sie Fragen haben, da antworte ich gern, telefonisch oder persönlich, da können Sie kommen und fragen. Und der Erstkontakt ist Kulturladen, ja. Amersfoorter Straße 8 im Bürger- und Sozialzentrum. Thank you. Du hast ein Gedicht mitgebracht von einem Poeten, der mit Nachnamen Fett heißt. Und das hören wir, glaube ich, jetzt erstmal auf Russisch und dann wirst du es auf Deutsch übersetzen. Ja, das ist ein von meinen Lieblingsgedichten, weil es geht um Mai. Und Mai ist mein Lieblingsmonat, weil im Mai bin ich geboren. Und ich mag auch Gewitter. Und Mai-Gewitter, das ist so lieber zweimal. Und das Gedicht heißt auch Mai-Gewitter. Ja. Oh ja. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Ты скажешь, ветреного геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила. Jetzt sage ich auf Deutsch, das ist nicht so poetisch, aber das kann man alles so verstehen. Ich liebe das Gewitter am Anfang des Mai, wenn der erste Frühlingsdonner im blauen Himmel spielt und so lebendig ist. Der erste junge Donner kommt, dann die ersten Regentropfen, die durch die Sonnenstrahlen wie echte Perlen aussehen. Von der Spitze des Berges läuft schnell und flink ein Wasserbach. Im Wald machen Vögel laute Musik ohne Pause und alles drumherum wiederholt den lustigen und lauten Donner des Himmels. Das war von dem Poeten Fett. Vielleicht ist es sogar auch ein Russlanddeutscher. Weißt du das? Das weiß ich nicht. Das Name ist Afanasi. Mhm. Das ist russischer Name und Fett deutscher Name. Das habe ich noch heute gemerkt. Ja, genau. Weil ich habe, als ich deinen Nachnamen das erste Mal gehört habe, Opfer, habe ich natürlich auch sofort gedacht, ja klar, das ist deutscher Ursprung. Ne? Ja. Geht das in deiner Familie auf deutsche Ursprünge zurück, der Name Opfer? Oder Familie deines Mannes? Das Familie meines Mannes, ja. Ja. Und da gibt es deutsche Vorfahren, die Opfer hießen. Ja. Die sind vermutlich vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten. Jahrhunderten. Ja, das ist von Jekaterina-Zeit. Das, das war Kolonien, kann man sagen, die Deutsche. Die waren im Zentrum Russland. Aha. Und dann einige waren in Sibirien. Dieser Weltkrieg. Mhm. Und einige, der zweite Teil der Familie meines Mannes, war aus Krim auch nach Sibirien, aber Nordsibirien gekommen. Oh, ja. Und wenn man jetzt so einen riesigen Bogen schlägt, also irgendwie aus dieser uralten Vergangenheit des Herkommens, der Herkunft, haben wir jetzt einen Zwischenstopp eingelegt, wo du über deine Ankunft, über dein Ankommen in Huchtingen gesprochen hast. Und wenn wir jetzt deine Zukunft anschauen, deine Zukunft und die deiner Familie. Also wenn wir jetzt mal so einfach einen Wurf nach vorne machen und sagen, in 15 Jahren, was geht dir da durch den Kopf? Also du, Irina Opfer aus Norilsk, jetzt in Huchtingen, in 15 Jahren, wie siehst du dich und deine Familie? In 15 Jahren bin ich schon oder noch 60, bin ich jung und weise, habe ich eigene Praxis, kann ich gut andere Menschen helfen, weiter leben. Und mein Sohn ist schon 37, er hat schon einen guten Beruf, denke ich, weil er studiert Mathe und er will Wirtschaft und Mathe zusammen so studieren. Meine Tochter ist 22. Ja, sie ist am Ende der Schule oder Anfang des Studiums. Sie will unbedingt Ärztin sein für Kinder. Und ich denke, mein Mann hat schon so Erfolg in seinem Geschäft und ist nicht allein, sondern ein paar Partner. so zusammen. Aber für mich selber, das bedeutet so jung bleiben im Seele, jung bleiben im Körper, weil das will ich nicht so alt sein. Und das kann man schaffen, wenn etwas für eigene Körper machen, regelmäßig. Nicht nur dann, wenn du krank bist. Und ich denke dann, weise zu sein, will ich weise zu sein. Dass nicht so einfach von erster Wort etwas entscheiden, sondern verstehen andere Menschen und verstehen Situationen und die beste Lösung und Entscheidung das treffen und beste Lösung finden. Und das habe ich als Aufgabe, das für mich die Arbeit mit anderen Menschen. Das finde ich das mein Ziel. Mhm. Damit haben wir jetzt auch sozusagen den ganzen die ganze Spannweite erfasst. Herkunft, Ankunft, Zukunft, die gesamte Spannweite des Projekts 2008. Genau um diesen Themenkomplex, nämlich Herkunft, Ankunft und Zukunft, geht's auch in der Lounge des Culture Boats. Veranstalter ist der Senator für Soziales. Das Culture Boat ist eine Veranstaltung, die jetzt schon zum dritten Mal stattfindet, wo der Kulturladen beteiligt ist. Es geht da um mit verschiedenen Kulturen Bremens in einem Boot zu sein. Und in der Lounge, das ist die kleine Bühne, da werden wir zu jeden vollen Stunde eine Gesprächsrunde haben, wo höchstwahrscheinlich immer drei Generationen einer Familie versammelt sind in der Runde. Und die Großelterngeneration wird was über ihre Herkunft erzählen. Die Kindergeneration derer, die da jetzt angekommen sind in Deutschland, in Bremen, die werden darüber was erzählen. Und die Enkelgeneration, die wird was über die Zukunft erzählen. Wer also noch keine Karte hat fürs Culture Boat, am 29. August um 19 Uhr legt das Schiff, es ist die Oceana, da gehen 700 Leute rein insgesamt, legt eben diese Oceana als Culture Boat um 19 Uhr vom Martini-Anleger ab, fährt dann nach Bremerhaven, kehrt um und kommt dann gen Mitternacht in Bremen an. Auf der Hauptbühne gibt es ganz viele wunderbare Bremer Bands, die im weitesten Sinne Weltmusik machen. Und auf der Rückfahrt, wenn es eben von Bremerhaven nach Bremen zum Martini-Anleger zurückgeht, da wird dann Worldbeat Disco sein. Aber in der Lounge eben immer noch die Gesprächsrunden zum Thema Herkunft, Ankunft, Zukunft. Hoffentlich sehen wir uns da auf dem Culture Boat, denn das wird auch vermutlich das letzte Culture Boat sein, was von Bremen nach Bremerhaven und wieder zurückfährt. Hoffentlich haben wir gutes Wetter bei der Fahrt auf dem Schiff. We'll be right back. Wir sind am Ende unserer Sendezeit angelangt. Es bleibt auf jeden Fall für mich, mich bei Irina Opfer zu bedanken, dass sie ins Studio gekommen ist. Auch natürlich mich bei ihr zu bedanken, dass sie bei den ganzen Projekten, also Insan, Mensch, Kofferinstallation, Insan, Rauminstallation, Ankommen in Huchting, Einst und Jetzt und Herkunft, Ankunft, Zukunft auch noch so ein paar Gedanken dazu beigesteuert hat und eben ihre Überlegungen jetzt auch hier in der Sendung mit uns geteilt hat. Hier im Studio auf dem Gelände vom Bürger- und Sozialzentrum in der Medienwerkstatt ist Norbert Ellrich, derjenige, der die Sendeverantwortung trägt, hier an den Reglern, an den Mischern flink alles bewegt und der die ganze Sendung konzipiert hat. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein in genau 4 Wochen. Donnerstag 11 bis 12 ist dann immer unsere Sendezeit, wenn es wieder heißt Insan Radio Huchting. Bis dann! Tschüss. Tschüss. Radio Weser TV. Anders hören, anders sehen. Es folgen die Nachrichten des Deutschlandfunks.